Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem. Ja, die wollen ja hier was unruhig stiften. Das ist alles. Die sollen arbeiten. Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich sie abschaffen, ablehnen und würde ihnen erstmal die Haare schneiden lassen und ins Arbeitslager schicken. Ich würde Insektenmittel vorschlagen, dass die ja rechtlos ausgeräuchert werden. Wenn sie kein Benzin besorgen und das Zeug vielleicht verbrennen, was dieses Gesindel da. Sujet des Punk entsprechend wird aus dramaturgischen Gründen eine Sprache benutzt, die im Allgemeinen im Rundfunk nicht üblich ist. Aus diesem Grunde möchten wir die Eltern unter Ihnen darauf hinweisen, dass uns diese Sendung für Jugendliche nicht geeignet erscheint. Getaway, Klammer auf, Gateway, Klammer zu, in Time von Nova Mob. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer dann doch etwas anderen, aber immerhin einer Ausgabe von Radio Absurdistan hier auf den Frequenzen von Radio Blau. Etwas anders aus dem Grund zum einen, da ihr uns heute nur leider die Hälfte unserer gewohnten Zeit, nämlich eine Stunde, hier ertragen dürft oder müsst, je nachdem, wie ihr wollt. Und zum anderen auch moderationstechnisch eher so mit halber Kraft, also sprich hier mich hier ertragen dürft oder müsst. Matthias ist freundlicherweise zwar auch hier mit im Studio, heute zur moralischen Unterstützung, aber ja, wahrscheinlich die Rederei wird wohl technischen Patzer zuständig. Knöpfchen drücken und so. Und für einige unqualifizierten Einwürfe. Und ich erzähle euch dann heute ein bisschen was, weil mir das auch persönlich ein großes Anliegen war, dieses Feature dann auch unbedingt in diesem Monat noch durchziehen zu wollen, dann eben in etwas verkürzter Form. Ja, ein paar Geschichten aus Anlass des vor knapp anderthalb Wochen gewesenen ersten Todestages von Grant Hart. Und ja, aber wer vielleicht schon ein bisschen Angst jetzt bei dem Obner bekommen hat, dem kann ich gleich am Anfang beruhigen. Musikalisch wird es jetzt im weiteren Verlauf der Sendung sicherlich eher so auf den gewohnten Faden weitergehen. Und wie sich das für so eine Nachrufsendung gehört, dann auch eher chronologisch. Und da beginne ich dann einfach mal im Jahr 1961, nämlich am 18. März, an dem der gute Granzberg Vernon Hart, wie er mit vollem Namen hieß, in St. Paul in Minnesota geboren wurde. Was er damals und wir alle noch nicht wussten, dass er sicherlich dann doch einer der ja, Großen des amerikanischen Punkrock mal irgendwann werden sollte. Sicherlich einer der einflussreichsten Musiker so der 80er und 90er Jahre. Und ja, aus diesem Grund, oder besser gesagt, weil er vor einem Jahr leider von uns gegangen ist, sozusagen ein kleiner Nachruf. Aus musikalischer Sicht, das erste interessante Datum wäre dann vielleicht das Jahr 1971, als er 10 Jahre alt wurde, kam sein älterer Bruder bei einem Unfall ums Leben und er erbte dann sozusagen das Schlagzeug von ihm, womit dann sozusagen auch seine musikalische Ausrichtung mehr oder weniger festgelegt wurde, spielte dann wie verrückt, zum Teil allein auf irgendwelchen Hochzeiten rum. Also er war eigentlich auch Multiinstrumentalist, spielte Klavier, Gitarre und so weiter und so fort, beziehungsweise eben auch als Schlagzeuger mit irgendwelchen Schulkumpels in diversen Projekten. Davon ist musikalisch, soweit ich weiß, nicht wirklich viel überliefert. Also was verbirgt es, dass im Jahr 1973, also als er 12 Jahre alt war, er mit ein paar Leuten unter dem Namen Grant and the Heartbeats ein Song-Demo aufgenommen hatte bei sich zu Hause, ein schönes Home-Recording-Projekt, habe ich aber bis jetzt auch noch nicht gehört. Und deshalb mache ich gleich mal den nächsten größeren Sprung, nämlich ein paar Jahre weiter. Ins Jahr 1978, da arbeitete er zusammen mit einem Kumpel, Greg Norton, in einem Plattenladen in St. Paul's, der auf den Namen Northern Lights hörte. Und dort lernte er dann unter anderem auch einen jungen Mann kennen, der gerade erst relativ frisch nach St. Paul gezogen war, vom Lande kam, Bob Mould. Und die kamen ins Gespräch und stellten fest, dass sie musikalisch doch das eine oder andere gemeinsam hatten und beschlossen, eine Band zu gründen. Zuerst waren sie halt nur zu viert. Greg übernahm dann gleichzeitig den Posten des Bassisten in dieser Kapelle und sie hatten noch einen Keyboarder dabei. Die Legende besagt, dass der allerdings dann irgendwie so schlecht war, dass gleich beim ersten Auftritt ein Kumpel von Grant ihm den Stecker zog und woraufhin dann die drei Verbliebenen einfach als Trio weitermachten und sich einen neuen Namen zulegten, nach einem zumindest in den 50er Jahren relativ beliebten Brettspiel sich benannten, nämlich Husker Du. Und weil ich das auch immer mal gefragt werde, wer das noch nicht kennt, das ist ein Redewendung, kommt aus dem, glaube ich, Dänischen und Norwegischen und heißt so viel wie Erinnerst du dich? Ja, ihr erster Proberaum war dann praktischerweise auch gleich in den Kellerräumen dieses Plattenladens und wo sie dann, sagen wir mal so, gegen diverse Aufräumdienste und so weiter dann eben vom Besitzer dann eben kostenlos eben die Probemöglichkeiten erhielten. Und ja, so begann dann, denke ich mal, eine der ganz großen Legenden in der Musikgeschichte. Husker Du sicherlich, obwohl sie selber dann nie so wirklich kommerziell erfolgreich waren, gehörten dann am Ende dann doch schon zu den prägendsten und stilbildendsten Band so für die Independent-Szene so in den 80er und auch bis hinein in die 90er Jahre. Also es gibt sehr viele Leute hier, die Foo Fighters zum Beispiel, Jeff Grohl oder eben auch Frank Black von den Pixies, die sagen, ohne Husker Du hätte es uns sicherlich nicht oder nicht so gegeben. Und auch, denke ich mal, der ganze, das war es dann so später, so als dann Indie-Musik dann auch kommerziell entdeckt und ausgeschlachtet wurde, dann kam also bis hin, weiß ich, auch so zu Bands wie Nirvana und so, den hört man dann doch deutlich auch an, wo sie zum Teil auch ihre Inspiration herbekommen hatten. Die ersten Aufnahmen von Husker Du entstanden dann im Jahr 1979, haben sie dann zwei Sessions gemacht, die zum größten Teil auf im letzten Jahr auch noch einmal in wieder aufgearbeiteter Song-Version auf einer schönen Box herausgekommen sind. Savage and Du heißt die, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Bootleg, den es irgendwann Anfang der 90er Jahre schon mal gab, wo zwar auch schon diese Demos drauf waren, allerdings in noch nicht so wirklich anhörbarer Qualität. Und ja, ich habe mich jetzt gefragt, so in Vorbereitung der Sendung, wie ich da an die ganze Geschichte nun rangehe, also da jetzt irgendwelches Zeug von den Alben runterzuspielen, das war mir dann irgendwie auch nicht so ganz richtig. Leider ist dann durch diese im letzten Jahr erschienene Box dann auch die Suche nach Raritäten schon relativ schwer geworden, weil da sind auf 3 CDs oder 4 LPs, je nachdem, was man sich dann eben dazulegt, dann ja auch jede Menge, also zum, wie schon gesagt, zum größten Teil diese Demos und jede Menge Live-Aufnahmen und so weiter mit drauf. Ich habe aber trotzdem mal mein Bestes getan, noch ein paar Schätzchen in meinem Archiv auszugraben, wie zum Beispiel das nächste Stück. Das ist dann nämlich einer von den Songs aus ihrer ersten Aufnahmesession, die eben auch dort nicht zu finden sind. Entstanden sind die Aufnahmen, wie gesagt, im Mai 1979 im Janet Wallace Fine Arts Center im McAllister College in St. Paul, aufgenommen von einem Bekannten der Band, Bill Brucis, der, ja, sagt mir auch sonst nichts weiter der Name. Und das Stück, was ich dann heute für euch rausgesucht habe, heißt Sex Dolls. Sind wir wieder auf gewohnten musikalischen Faden, genau. Hat noch niemand mit einem digitalen Bügeleisen drüber gebügelt. Ja, vielleicht hat man auch ein bisschen gehört, warum dieser Song bei der in der Box dann irgendwie dann auch weggelassen wurde. Ja, wie gesagt, später im Jahr, also im Herbst, gab es dann noch eine zweite Aufnahmesession. Die fand dann diesmal in ihrem Proberaum, also sprich im Keller dieses Plattenladens Northern Lights, statt, wo Greg und Grant gearbeitet hatten. Die Aufnahmen zu dieser Session wurden ebenfalls von einem befreundeten Musiker, Colin Mansfield, gemacht. Der war, glaube ich, Bassist von einer Band, die auf den Namen Fine Art hörte. Und der größte Teil dieser Aufnahme, also mit oder dieser Session mit Ausnahme von drei Stücken, wurde dann auch von der Band als richtig offiziell als Demo-Tape vertrieben. Dieses hört dann auf den schönen Namen praktischerweise Northern Lights. Unter anderem auch, weil der Plattenladen als erste Postanschrift der Band fungierte. Und ja, dieser Teil ist dann wiederum komplett auf dieser Box vertreten. Ich habe jetzt mal noch ein Stück von den drei weggelassenen rausgesucht, nämlich Writer's Cramp, was auch sonst eigentlich offiziell auf dem Platten oder so nirgendwo veröffentlicht wurde. Es gibt eine etwas schnellere Version von diesem Stück, die doch recht verbreitet ist, die allerdings dann erst ein Stückchen später, nämlich im August 1980, im Rahmen der Aufnahmen für ihre erste Single Statues mit entstanden ist. Aber ja, wie gesagt, ich wollte ja auch mal so ein paar kleine Raritäten mit raussuchen und deshalb gibt es jetzt die etwas längere und langsamere Version von Writer's Cramp. Viel Spaß dabei. Telegram. Okay, gut, damit soll es dann aber auch gut sein mit einer Band auf der Suche nach ihrem Sound. Obwohl, einmal würde ich vielleicht nochmal ganz kurz auf dieses Northern Light, Lights Demo zurückkommen, der ja für mich interessanteste Track auf diesem offiziell veröffentlichten Teil dieser Aufnahmesession. Den hört ihr jetzt gleich, Sore Eyes. Allerdings in einer Live-Fassung von aufgenommen auf einem Konzert in San Francisco im Mabu Hay Gardens am 25.07.1981. Kurz nach diesem Konzert entstand dann auch die Aufnahmen eines anderen Konzertes in Minneapolis, nämlich am 15. August, welches dann als quasi Debütalbum der Band Landspeed Records herauskam und, sagen wir mal, so zumindest in Sachen Geschwindigkeit neue Maßstäbe in der Musiklandschaft der Vereinigten Staaten sicherlich gesetzt hatten. Also die nächsten zwei Jahre von 79 bis 81 waren die Jungs sehr viel auf Tour mit allem, was dazugehört, und haben sich dann, sagen wir mal, sozusagen den Spaß gemacht, im Prinzip versucht, dann jedes Konzert noch einen Tick schneller zu spielen als das vorherige, was ja dann am Ende sozusagen dann auch in diesem wirklich monumentalen Live-Debütalbum sozusagen gegipfelt ist. Wie gesagt, zwei Wochen vorher entstanden die Aufnahmen unter anderem von Sore Eyes, die ihr dann jetzt gleich hört. Im Jahr darauf, also Januar 82, erschien dann auch sozusagen ihr Studio-Debüt. Und ja, von dem Album gibt es dann auch gleich im Anschluss vom selben Konzert noch ein Stückchen zu hören, Wheels. Und ich würde sagen, hören wir es uns einfach mal an. Ja. We are So klang das dann damals, als sie sich so den Ruf erspielt hatten, sozusagen die Mitwegbegleiter oder Pioniere des damals noch recht jungen Hardcore oder der damals noch recht jungen Hardcore-Bewegung in den Vereinigten Staaten gewesen zu sein, obwohl sie eigentlich zum einen optisch, als halt, wie ihr auch gerade gehört habt, musikalisch sicherlich schon auch immer ein bisschen anders waren als alle anderen. Und ich hoffe auch, ihr habt bei der Anmoderation von Kaschu den Subtext gelesen, für die damalige Zeit neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit gesetzt. Ja. Ne? So mittlerweile in den letzten 20 Jahren lacht sich da jeder drüber kaputt, aber... Viel derber. Ja. Was zum Beispiel auch anders war als bei vielen anderen Punkrock-Bands, ist, wenn man mal guckt, was für Songs die auch als Coverversion sozusagen mit im Programm hatten. Also in den späteren Jahren beschränkte sich das ja dann hauptsächlich auf 8 Miles High von den Byrds beziehungsweise Helter-Skelter von den Beatles. Obwohl sie ja eigentlich sozusagen in ihren Kinderschuhen schon fast als reine, also noch vor der Umbenennung in Husker Du, als reine Coverband gestartet waren. Am Anfang auch noch relativ oft Cover-Songs mit im Programm hatten, bis das dann peu à peu nachließ und am Ende eh fast nur noch diese beiden Stücke, die ich gerade genannt hatte, mit dabei waren. Ich habe jetzt nochmal ich finde es schön, also musikalisch, die Qualität ist mal wieder unter aller Sau, gebe ich auch zu, aber das Stück an sich ist schön, nicht allein deshalb, weil es im Original von den Buzzcocks stammt. Hört ihr jetzt denn, und damit mache ich dann auch gleich den nötigen Sprung ins Jahr 1983, hört ihr jetzt Husker Du mit einem Stück aufgenommen in New York, in einem Club namens Folk City am 27.04.1983. Wie gesagt, ein schönes Buzzcocks-Cover, Fast Cars, obwohl es anders losgeht. Sind wir im Jahr 1983 angekommen, genauer gesagt im Oktober, denn da erschien ihre EP Metal Circus. Das ist dann im Prinzip sozusagen auch das Stück Vinyl, war es ja damals, mit dem sie dann unter anderem auch so ein bisschen den Sprung über den Teich geschafft hatten. Nämlich zwei Stücke von dieser EP sind auch zu finden auf dem wirklich großartigen Underground-Hits-Sampler Teil 2, glaube ich, von den aggressiven Rockproduktionen. Also sprich, so eine Sampler-Reihe, also eigentlich gab es ja nur zwei Teile von diesem Label, mit dem sie dann unter anderem auch hier amerikanische Bands hier in Deutschland ein bisschen bekannter und populärer machen wollten. Die Session zu dieser EP bestand ursprünglich aus 12 Songs, die sie aufgenommen hatten. Von denen sind dann aber schlussendlich nur 7 auf der EP gelandet, obwohl Ja gut, von den restlichen fünf ich das zum Teil verstehe, warum nicht, aber bei dem einen oder anderen dann eben auch nicht. Vielleicht hatte das was damit zu tun, dass dann sozusagen der Rahmen dessen erreicht ist, was man so mit 45 Umdrehungen auf ein Stück Vinyl pressen kann oder so ähnlich. Ja, ich habe jetzt mal noch ein Stück rausgesucht von diesen fehlenden fünf Titeln, die dann auch in der eingangs schon erwähnten Savage Young Dukebox, zumindest für die Leute, die kurz entschlossen waren und viel Geld übrig hatten und sich dann schon vor Veröffentlichung den sozusagen wie die Vinyl-Ausgabe davon vorbestellt hatten. Da lagen nämlich diese fünf Stücken als Bonus-Single mit dabei. Mittlerweile gibt es die, glaube ich, nur noch dann im Internet als Download-Version zu genießen, aber ja, genießen ist eigentlich auch das richtige Wort. Und ich hoffe mal, Matthias, du bist mit den Knöpfen soweit. Im Frieden? Nee, ich glaube Nummer 7 sollte das jetzt laut meiner Liste sein. Ich achte hier oft auf deinen... Ja. Wir versuchen ja, wie ihr merkt, gerade krampfhaft unseren ersten Proben... digitalen Text, weil da haut es nämlich nicht mehr ein. Aha. Na gut, wir versuchen einfach mal. Ansonsten, ihr kennt das ja von uns, keine Sendung ohne Fehler. Wenn alles klar geht, hört ihr dann jetzt, wie gesagt, aus den... wenn ich so will, Outtakes zu der Metal Circus EP aus dem Jahr 1983, obwohl die Aufnahmen, die entstanden schon, glaube ich, im Jahr davor, Won't Change. Da war er dann doch unser Fehler. Ja, doch recht gehabt. Also, doch recht gehabt. Ja, der CD Player. Ah, ich sehe, nee, ja. Ich habe jetzt auch gut, okay, jetzt habe ich auch die Lücke in der Chronologie. Also dann doch, Lied Nummer 6, aber... Ansonsten ändert sich nichts. Ja, hast du ein Glück, Kascho. Denn ja, was die technischen Patzer angeht, bin ich ja ein Garant dafür. Deswegen bin ich auch heute extra zu deiner Verstärkung da. Also gut, jetzt nochmal One Change. Manche Sachen ändern sich nie. Auf der EP findet sich dann auch das vielleicht kontroverseste Stück von Husker Du mit Diane. Ein Stück, was ja, ich sag mal, einen Mord sozusagen aus der Sicht des Mörders beschreibt. Viele Leute haben die Band deswegen auch angegriffen. Ich vermute mal, vielleicht höchstwahrscheinlich aus dem Grund, weil sie vielleicht die Hintergründe dieser ganzen Geschichte nicht unbedingt kannten, denn Diane gab es wirklich einmal. Mit vollem Namen hieß sie Diane Edwards und arbeitete als Kellnerin in einem Restaurant oder einer Kneipe-Bar in St. Paul namens Perkins. Und am Abend des, ich glaube, 26. September 1980 wurde sie damals, war sie glaube ich 19 Jahre alt, auf dem Heimweg von ihrer Arbeit entführt, missbraucht und ermordet und auch erst einige Wochen später dann gefunden. Ihr Mörder, Joseph Donald Ture, wurde 1981 wegen dieser und weiterer Taten zu lebenslanger Haft verurteilt. Und soweit ich das rausgefunden habe oder mitbekommen habe, Diane war wohl auch eine zumindest lose Bekannte der von Grant Hart, also beziehungsweise den der Band. Und ja, das Stück war dann sozusagen die Art und Weise, in der Grant diese Vorfälle für sich aufgearbeitet hat. Ich habe das Stück dann heute mal rausgesucht, auch wieder in einer Live-Fassung. Die Aufnahme dann ist entstanden im City Gardens in Trenton im Jahr 1985. Wer es genau wissen will, am 11. Mai. Und ja, es kommt jetzt. Chronologisch war das jetzt sozusagen ein kleiner Vorgriff, denn eigentlich bin ich noch gar nicht im Jahr 1985 angekommen, sondern es geht erstmal weiter. 1984, das war dann sozusagen auch die Zeit, in der die Band studiomäßig am aktivsten war. Das nächste Album erschien im Juli 1984 und ist, denke ich mal, für viele das Hüskadü-Album schlechthin. Zen Arcade hieß es, heißt es immer noch. Im Prinzip hat Bob Mould damit seinen Traum eines Konzeptalbums, so was, ja, wie so eine Rockoper à la Tommy von The Who oder so, schwebt ihm vor, wollte er gerne mal machen, dort umgesetzt. In dem Album erzählt er die Geschichte eines jungen Mannes, welcher aus seinem, wie habe ich mir das hier so schön aufgeschrieben, tristen, gewalttätigen Elternhaus entflieht und sich seinen Platz in der Welt sucht, beschreibt. Aber das klappt dann auch alles nicht so wirklich. Also er landet bei der Armee, kriegt Probleme mit Drogen und so weiter. Unglückliche Liebe, alles, was da so dazugehört. Also ich finde dieses Album natürlich auch ein Meilenstein. Ist halt, glaube ich, auch in vielen Listen von vielen Musikzeitschriften bei den, was weiß ich, 100 wichtigsten Platten von was auch immer mit vertreten. Das Schöne bei diesem und auch den folgenden Alben, die sie haben, dass dort zu jedem Album umfangreiches Tonmaterial auch existiert von den Proben, Arbeiten, die die Band zu den Alben oder bevor den im Laufe der Aufnahmen gemacht hatten, also sogenannte Outtakes. Und von den Outtakes zum Zen Arcade Album habe ich jetzt mal ein Stückchen rausgesucht, was ebenfalls nicht auf der Platte erschienen ist, dafür auf diversen Bootlegs veröffentlicht wurde und so weiter. Und das hört auf den Namen Some Kind of Fun. Nummer 9. Habe ich vergessen dazu zu sagen, ja, ne? An den Mann mit den Knöpfen. Zweiter Versuch, heute, aber jetzt klappt. Jetzt sind wir wieder auf der Reihe. Kascho, kannst du alles auf mich. Dafür bin ich da. Ja, gut. Also jetzt nochmal. Some Kind of Fun. Jupp. Zen Arcade, SST, also das damalige Label der Band, hat diesem Konzept, was Bob Mould vorgelegt hat, irgendwie nicht so ganz getraut. Die Erstauflage des Albums wurde mit, sagen wir mal, lediglich 5000 Kopien ungefähr gepresst, die dann natürlich auch entsprechend schnell weg waren. Das Label selber war dann irgendwie überrascht von der großen Nachfrage und da sie damals zumindest noch auch sehr klein war, sind die da auch, sagen wir mal, gehörig zum einen auch finanziell als dann auch terminlich, weil sie mit dem Nachpressen nicht so schnell hinterherkamen, ganz schön in Schlingern geraten, sodass die geneigten Hörer dann ein paar Wochen bis Monate warten mussten, bis sie neue Auflage von diesem Album hören konnten. Zeitgleich zum Erscheinen von dieser LP war die Band allerdings schon wieder im Studio auf Wunsch des SST-Mitinhabers Joe Carducci und hat bereits ihr nächstes Album New Day Rising aufgenommen, das dann im Januar 1985 hinterher geschoben wurde. Allerdings gab es bei den Aufnahmen zu dieser Platte schon so gewisse Spannungen zwischen Label und Band, weil die Band es eigentlich gerne selber hätte produziert. Und das Label gesagt hat, nee, da nehmt mal schön einen von unseren Tonleuten. Und ja, aus den Outtakes zu diesem Album habe ich auch ein Stückchen rausgesucht. Und ich muss jetzt, glaube ich, wenn ich auf die Uhr gucke, mich mal ein bisschen straffen. Deswegen gibt es jetzt wieder Musik. Erase Today heißt das Stück und ist natürlich auch nicht auf der Platte. Damit bin ich dann jetzt auch endlich chronologisch im Jahr 1985 angekommen, und zwar bei ihrem nächsten und auch zeitgleich dem letzten SST-Album, namens Flip Your Wig. Und ich hatte es ja vorhin kurz schon mal gesagt, bei den Aufnahmen zum Vorgängeralbum gab es so gewisse Spannung zwischen Label und Band, und im Prinzip in der Zeit, als dann schon die Aufnahmen zu dem neuen Album liefen, haben sie dann sozusagen einen Vertrag bei einem Major-Label, nämlich Warner, unterschrieben. Einen Schritt, den viele ihnen auch irgendwie übel nahmen, weil sie ja auch dann befürchteten, dass dann sozusagen die Indie-Idee ausverkauft wird dadurch. Warner war zu der Zeit ziemlich aggressiv dabei, in der Sparte Bands zu rekrutieren, weil sie hatten kurz zuvor hier MTV gestartet und suchten eben fieberhaft nach eben Indie-Gruppen, die sie dort auch spielen konnten. Hätten das Album auch gerne selbst veröffentlicht, allerdings aus Loyalität für die jahrelange dann doch im Endeffekt recht gute Zusammenarbeit hat Husker Du eben beschlossen, dass Flip Your Wig noch auf SST zu erscheinen hat. Und das ist jetzt auch so ziemlich das einzige Album, zu dem meines Wissens nach keine Outtakes existieren, beziehungsweise ich auch keine habe. Deswegen gibt es jetzt ein Stück von der Platte, für mich auch eines der schönsten, die Grant Hart, aus der Feder von Grant Hart. Also das hatte ich, glaube ich, auch noch gar nicht erwähnt, ne, dass Bob und Grant sich so ungefähr 50-50 sozusagen das Songwriting teilten. Wie gesagt, aus der Feder von Grant Hart stammt eine Aufnahme aus dem Jahr 1985, auch im Herbst entstanden, zur Tour, zu dieser Platte in Minneapolis, First Avenue, sozusagen so ein bisschen der Haus- und Hofclub der Band. Und ihr hört jetzt Green Eyes. We'll be right back. Und im Frühjahr 1986 war es dann soweit. Mit Candy Apple Grey erschien dann das Debütalbum bei Warner Records. Eine von lediglich zwei Platten auf diesem Label, die sie nur rausgebracht hatten. Candy Apple Grey, vielleicht das mit düsterste Album der Band. Und die Outtakes dazu bestehen größtenteils auf Instrumentalproben. Und aufgrund auch der fortgeschrittenen Zeit verzichte ich mal darauf, davon was zu spielen, und mach gleich einen Sprung zu ihrem letzten Album, Warehouse Songs and Stories. Das, wo ich jetzt auch langsam in Probleme kriege, mir das selber anzuhören, weil ihr habt ja sicherlich auch gemerkt, der Sound hat sich doch merklich verschoben im Vergleich zu ihren Anfängen. Die Tour zu diesem Album war ein einziges Fiasko, beginnend mit dem Selbstmord ihres langjährigen Managers, bis hin zu dann immer größeren Verwürfnissen zwischen vor allem Bob Mould und Grant Hart, die überhaupt nicht mehr klar kamen, was dann eben auch aufgrund des ihres jahrelangen Drogenkonsums und so weiter geschuldet war. Grant war dann teilweise, versuchte von seiner Heroinsucht loszukommen, war aber teilweise gar nicht mehr so richtig fähig, die Konzerte zu spielen, was dann eben schlussendlich mitten in der Tour zur Auflösung der Band führte. Ich habe jetzt nochmal vom letzten Album ein Stück in einer Live-Fassung rausgesucht, und ganz ohne Hits geht es dann vielleicht auch nicht. Could You Be The One kommt jetzt gleich. Das Besondere an dieser Aufnahme ist, dass sie in Wien entstanden ist im Jahr 1987, denn im deutschsprachigen Raum haben die Hüskers nur leider nur 9 Konzerte gespielt. Und alle vor der Zeit, bevor ich mir das mal auch hätte anhören können. Und weil ich das letzte Stück unbedingt noch ausspielen möchte, kommt jetzt in aller Kürze Could You Be The One. Am Ende von Hüsker Dü machte Grant Hart zum einen mit den eingangs schon gehörten Nova Mob noch ein paar Jahre weiter, beziehungsweise dann auch solo, bis er dann letztendlich im letzten Jahr, am 13. September, im Alter von 56 Jahren, an Komplikationen aufgrund seiner Leberkrebserkrankung in Verbund mit einer Hepatitis-Infektion im Fairview University Hospital von Minnesota in Minneapolis verstarb. Ich bin damit auch am Ende der heutigen Sendung angekommen, oder wir. Matthias, dir trotzdem vielen Dank fürs fleißige Knöpfe drücken. Wir können uns denn so, ihr wollt, dann Ende nächsten Monats, und zwar am 28. Oktober zwischen 13 und 15 Uhr wiederhören. Radio Absurdistan mit einem Special zum Thema, ja, wir haben es bis jetzt mal nur so ganz grob Ostblock-Punk, ne? Ja, ganz genannt. Grob. Also nach Möglichkeit Polen und Tschechien. Also ich mache Polen, weil Kaschu ist befangen. Und ja, vielleicht tut er euch das auch noch an und im Oktober. Und noch ganz kurz zu sagen, im Anschluss an Radio Absurdistan hört ihr dann hier auf Radio Blau 2 Stunden Sunday Groove. Und ich verabschiede mich dann für heute noch mit einem Solostück von Grants letztem Album The Argument aus dem Jahr 2013. Ist Sky the Limit heißt es. Und ja, mal gucken, wie lange Sunday Groove uns das hier noch ausspielen lassen. Wir werden sehen. Tschüss. Macht's gut, ciao.